Über die Sache, die Hilfe für die Heiligen, brauche ich euch ja nicht weiter zu schreiben. Weiß ich doch, wie bereit ihr seid, und rühme mich für euch bei den Makedoniern, dass Achaia vom vorigen Jahre her bereit ist und der Eifer, der von euch ausgeht, so viele angespornt hat. Abgesendet aber habe ich die Brüder, damit nicht unser Rühmen über euch in diesem Punkte zunichte werde, damit vielmehr eure Bereitschaft meine Worte bewähre. Damit nicht, wenn mit mir Makedonier kommen und euch unvorbereitet finden sollten, wir zu Schanden werden, um nicht zu sagen, ihr, an dieser Erwartung. So habe ich es für nötig gehalten, die Brüder aufzufordern, dass sie vorausgehend zu euch und euren versprochenen Segen vorbereiten, dass er bereit sei wie ein Segen und nicht nach Geiz aussehe. Wohlgemerkt! Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer auf Segen sät, wird auch auf Segen ernten. Jeder, wie es ihm ums Herz ist, nicht mit Unlust oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber hat die Macht, alle Gnade reichlich über euch zu ergießen, dass ihr alle Zeit in allem genug habet und übrig zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht, er hat ausgeschüttet und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt ewig. Der aber den Samen dem Sämann darreicht und Brot zur Nahrung, der wird es auch mit eurer Saat tun und wird sie vermehren, und wird wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit, dass ihr reich ausgestattet seid mit allem zu jeder Mildtätigkeit, als welche durch unsere Vermittlung Gott Dank bringt. Denn der Dienst dieser Leistung deckt nicht nur den Mangel der Heiligen, sondern er trägt auch reiche Zinsen bei Gott durch die vielen Dankgebete und durch die Probe dieses Dienstes Gott. Verherrlicht am Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium Christus und an dem milden Sinn des Mitteilens gegen sie und alle, wobei auch sie im Gebet das Verlangen nach euch aussprechen um der überfließenden Gnade Gottes willen, die sie an euch sehen. Dank sei Gott für sein nicht auszuredendes Geben.